Mann, nee. Nee. Nee, das kann doch jetzt nicht vorbei sein. Er hatte ein goldenes Mikrofon. Er hatte einfach ein goldenes Mikrofon. Wieso hatten wir noch nie ein goldenes Mikrofon? Weil wir ganz eindeutig einfach nicht Sido sind. Ich glaube, da liegt noch ein bisschen was. Oh nee, jetzt helles Licht. Chris Kruse auf der Bühne. Nee, sag mal, eine Geburtstagswoche und die soll jetzt komplett vorbei sein. Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht mehr, wir hatten jetzt monatelang Geburtstag. Ich bin wirklich traurig, Leute. Ihr habt vielleicht auf Fritz, ist da Fritz und 20 auch noch zusätzlich zu den ganzen Tagen im Radio im 360-Grad-Livestream gesehen. Und also vielleicht denken die Leute jetzt, ich bin halt wirklich jetzt durch von der ganzen Woche und ich bin wirklich traurig. Das ist wie wenn WM vorbei ist. So, du hast wirklich tagelang gemacht und geschuftet. So, hier haben sie gerade noch den Typen rausgeworfen, der noch ein leeres Bierglas auf Sido geworfen hat. Auch schön. Da hatten die Sekos jetzt einmal nochmal richtig was zu tun. Aber das wäre jetzt auch das einzige, Negative, was passiert ist in einer Geburtstagswoche. Es hat jemand ein halb leeres Bierglas, ein ziemlich leeres Bierglas, auf die Bühne geworfen. Das war der traurigste Moment eigentlich. Und sonst? Ein Bierbecher. Aber ich finde, du solltest nicht so traurig sein. Ich bin eigentlich innerlich, ich fühle mich sehr angekommen in mir selbst. Es war eine lange Geburtstagswoche, aber es war sehr schön, es war intensiv. Ja, so seufzt Anita Schröder, du hast die ganze Woche auch begleitet. Wie geht's dir denn? Kannst du meine Melancholie verstehen? Ja, ich bin mega melancholisch, aber das Schöne ist, Aftershow-Party. Nee. Ich weiß zwar, wer morgen wieder ab um 10 im Radio sein wenn wird. Jetzt, das wenn ihr jetzt gleich einsamen Typen im Regen, auch wenn es gar nicht regnet, die Straße, den Tempelhofer Damm entlanglaufen sieht, Richtung nach Hause, das bin ich. Und ich möchte einfach nur sagen, es war eine wahnsinnig schöne Woche. Wirklich. Ey, herzlichen Glückwunsch, Fritz, zum 25. Geburtstag. Ganz im Ernst, es ist mein Lieblingsradiosender, seit ich ein kleines Kind bin. Das wollte ich einmal im Radio sagen. Ich liebe diesen Radiosender. Danke, dass ich hier arbeiten darf. Ah, so, nächstes Jahr feiern wir aber ein bisschen ruhiger, wirklich. Das war ja wirklich eine Woche, jetzt steckt uns auch in den Knochen. So, Mucke haben wir kurz, wir sammeln uns und dann erfragen. Nein, ganz anders. Wir übergeben jetzt, es ist vorbei und gleich kommt nämlich der, Der Night Flight mit L vorne. Nordlicht Night Flight. Mit Henrike Möller. Und ihr Lieben, wirklich, jetzt wird hier schon zu Deichkind. Mann, also wo ist denn? Seid ihr gar nicht melancholisch? Nee, die tanzen die schon Party zu Deichkind. Geht jetzt also, erst viel los. Spaß mit The Night Flight und Henrike Möller. Ihr könnt die ganze Woche nochmal auf Fritz.de nachgucken. Wir werden euch noch Videos veröffentlichen und wünschen euch einen wunderschönen Abend. Schön, dass ihr dabei seid beim Fritz und 20. Radio hat einen Namen. Fritz. Nordlichter mit Henrike Möller. Habt ihr Lust auf einen nächtlichen Roadtrip durch Skandinavien? Dann macht's euch mal bequem in eurem Sessel, in eurem Bett, in eurem Auto. Wir cruisen in den nächsten 2 Stunden durch die nordischen Musikszenen. Aber ganz gediegen, es wird entspannt heute. Viele Downtempo-Tracks dabei zum Runterkommen und zum Sterne gucken. Skylar Fry ist eine ganz neue Künstlerin aus Dänemark. Sie hat Psychologie studiert und das gibt ihren Pop-Tracks auch so den gewissen emotionalen Unterbau. Also sie beschäftigt sich zum Beispiel mit der Frage, wie beständig oder auch flexibel unsere Persönlichkeit ist. Hier ist Skylar Fry mit ihrer neuen Single Gold Rush.

der Sound, der mein Herz aufgehen lässt. Ochsen mit Limbo. Sie klingen nach England, kommen aber aus Schweden. Sie sind ganz neu, haben gerade mal 400 Facebook-Fans. Ich bin ein großer Fan auch von ihrem Modegeschmack. Also es ist ein Duo, Erik Haase und Sebastian Söderqvist. Und einer von ihnen hat auf den offiziellen Pressebildern ein schwarzes Hemd an mit weinroten, großen Blumenprints drauf. Und dazu seine roten Haare. Also das sieht sehr stylisch aus. Das Debütalbum von Ochsen kommt dann im Herbst. Ihr hört Nordlichter, unterstützt wird diese Sendung von der Nordic Playlist. Das ist ein Netzwerk aus Musikexperten aus Skandinavien und die schicken mir regelmäßig Tracks und sagen, ey, check mal diese neue Indie-Band aus Norwegen oder dieses Folk-Projekt hier aus Island. Ich höre es mir dann an und wenn ich finde, jo, das ist echt richtig gut, das würde ich euch Nordlichter-Hörern gerne vorstellen, dann packe ich es auf die Playlist. Wir bleiben noch eine Runde in Schweden. Casbo heißt der nächste Künstler. Er könnte der neue Avicii werden. Er sagt aber, mit EDM habe ich ja wohl nichts zu tun. Da clasht allerdings so ein bisschen sein Selbstbild mit dem, was er nun mal musikalisch macht. Und das ist EDM. Wenn auch nicht so das Druffi-Zeug, sondern viel sanfter, fließender, feinfühliger. Auf seiner Facebook-Seite schreibt er, dass sein Ziel darin besteht, die Leute